Erstmal eine kleine Programmänderung. Also es läuft ein bisschen anders ab, als es auf dem Flyer eigentlich stand, weil mir dann doch klar wurde, dass man den Problemaufriss erstmal ein bisschen größer machen muss, bevor man mit Thesen in die Diskussion einsteigt. Das heißt, ich werde jetzt erstmal einen einleitenden Vortrag halten und dann anschließend diskutieren. Das heißt, ich werde jetzt erstmal über die Geschichte Femens reden, über die Forderungen Femens und natürlich auch über die Protestform. Anschließend dann in konzentrierter Form versuchen, die wesentlichen Kritikpunkte, die immer so an Femen vorgebracht wurden, zu präsentieren und dann in der Reflexion darüber zu diesen abschließenden Thesen von mir zu kommen. Genau, und zwischendurch will ich auch eigentlich immer wieder Fotos zeigen, wenn ich über die Aktion von Femen rede, weil die einfach wie bald keine andere Gruppe eigentlich mit den Medien zusammenarbeiten und ich glaube, das ist also eigentlich auch für das Verständnis der Gruppe wichtig, dass man die Fotos sieht. Außerdem bleibt ihr dann länger am Ball. Genau, dann fange ich mal an. Also Femen wurde 2008 in der Ukraine gegründet von ein paar ukrainischen Studentinnen aus Kiew. Das war einmal hier Hanna Hutzol, Oksana Schatschko, Alexandra Shevchenko ganz rechts, die ist auch mittlerweile ziemlich prominent immer bei den Protesten dabei und dann vor allem Inna Shevchenko, die eigentlich immer so als der Kopf der Gruppe bezeichnet wird, auch in den Kritiken wird sich eigentlich auch immer viel an ihr abgearbeitet, die auch hier übrigens Inspiration für eine Briefmarke aus Frankreich ist, ich glaube, das ist so ein bisschen die Standardbriefmarke, jedenfalls ist die Marianne, genau, die ist ihr jetzt so ein bisschen nachempfunden worden. Genau, die waren noch zu Beginn alle relativ unpolitisch. Wie eine der Femen-Frauen sagte, ziemlich viele Frauen in der Ukraine sind. Welche Rolle jetzt Viktor Sviatsky gespielt hat, der jetzt in letzter Zeit in der Presse immer wieder aufgetaucht ist, als der Mann hinter Femen quasi, darauf werde ich jetzt, kann man nur spekulieren und ich werde da jetzt auch nicht drauf eingehen, weil ich finde, das ist nicht relevant für das Thema ist letzten Endes. Jedenfalls haben die sich erstmal ein bisschen mit Theorie beschäftigt, haben von August Bebel Frauensozialismus gelesen und haben sich dann auch recht schnell von der Theorie auch abgewandt, um Frauen zu erreichen, die sich nicht mit feministischer Theorie beschäftigen. Zitat von Alexandra Shevchenko: Wir wollten vermitteln, dass es andere Probleme gibt als die richtige Frisur und Gelnägel. Das heißt, sie wollten eigentlich auch andere Leute sensibilisieren für das Problem, was sie eigentlich als das Wesentliche wahrgenommen haben, nämlich dieses schlechte Gefühl, über den eigenen Körper zum Sexualobjekt gemacht zu werden. Das verband sich dann noch in den folgenden eigentlich immer mit den jeweils aktuellen Forderungen, die Femen vortrug in Form der Protestform, die man dann wählte. Und insbesondere auch mit dem Thema, das anfangs das Zentralste von Femen war, nämlich Prostitution in der Ukraine und Sextourismus in der Ukraine. Vielleicht kommen wir da später noch dazu, mehr dazu zu sagen, aber ich will erstmal ein paar Worte zu Prostitution in der Ukraine verlieren, weil das vielleicht auch nicht so bekannt ist. Also Prostitution ist in der Ukraine wie in den meisten Staaten des ehemaligen Ostblocks illegal, das heißt aber anders als es zum Beispiel in Schweden der Fall ist, wo der Zuhälter sich, nicht der Zuhälter, der Freier sich strafbar macht, auf Seiten der Prostituierten illegal ist. Das heißt also, die Prostituierten machen sich strafbar, wenn sie Sex gegen Bezahlung anbieten. Dadurch gibt es keine wirklich verlässlichen Zahlen darüber, wie viele Frauen, also vor allem Frauen in der Ukraine, Prostituierte sind. Manche Schätzungen gehen bis zu 180.000 Prostituierten. Davon ist auch ein sehr großer Anteil sehr junger Frauen, zum Teil noch 14-jährige Mädchen daran beteiligt. Durch die schlechte gesundheitliche Vorsorge und die schlechte Aufklärung sind noch ein Drittel der Prostituierten HIV-positiv. Und insgesamt ist also die höchste HIV-Rate auch in der Ukraine, in ganz Europa. Wieso die Frauen diesen Weg wählen, ist unterschiedlich. Bei manchen ist es schlichte Armut, manche werden von Partnern oder Familien auch auf den Strich geschickt, um was zum Unterhalt beizutragen und auch freiwillig, um die Familie zu unterstützen. Manche verdienen auch das Geld, um ihre eigene Ausbildung zu finanzieren. Na, und dann kommt dazu noch der Sextourismus, der auch Effekt des Wohlstandsgefälles zwischen osteuropäischen und westeuropäischen Ländern. Das ist auf jeden Fall ein Problem, auf das wir immer wieder aufmerksam gemacht wurde, an dem sich aber im Laufe der Jahre eigentlich nie wirklich was geändert hat. Und die Femenbegründerinnen waren zwar selber keine Prostituierten, sind selber, aber selbst immer wieder auf der Straße angesprochen worden, ob sie nicht gegen Bezahlung Sex mit einem haben wollten. Und zumindest auch aus dem engeren Umkreis der Femenbegründerinnen sind einige Frauen auch Prostituierte gewesen. Das hat sich dann auch insofern auf die Theorie von Femen, wenn man es mal so nennen will, ausgewirkt, dass sie den Zugriff auf den weiblichen Körper vor dem Hintergrund dieser Erfahrung als das wesentliche Element der Unterdrückung der Frau identifiziert haben. Also in einem Zeitungsartikel von 2013, da war das natürlich alles schon wieder, also alles schon ein bisschen ausgereifter, sagt Ina Shevchenko, also die hier mit der Briefmarke, nennt es Versklavung, in der die Frau nicht über ihren eigenen Körper verfügen kann. Und ein Zitat ist im gleichen Zeitungsartikel: Der weibliche Körper wird verleugnet, gebraucht, verkauft, missbraucht, für obszön, schmutzig oder schuldbehaftet befunden. Der Körper der Frau ist immer zu viel oder zu wenig. Und diese Idee hat sich auch in den Köpfen der Frauen eingenistet. Die größte Frage des modernen Feminismus ist demnach, wie man den weiblichen Körper der kulturellen und finanziellen Maschinerie des patriarchalen Systems entreißt und ihn seinen rechtmäßigen Besitzerinnen zurückgibt und ihn dazu benutzt, die Interessen der Frauen auf der ganzen Welt zu schützen. Prostitution haben sie dann als den direktesten Zugriff auf den weiblichen Körper wahrgenommen, sehen aber durchaus noch andere Machtstrukturen am Werk, wie insbesondere die Kirche und die Diktatur. Auch um das zu verstehen, muss man sich daran erinnern, dass Femen in der Ukraine entstanden ist, wo diese beiden Faktoren nochmal eine ganz andere Gewichtung haben als jetzt beispielsweise in Deutschland. Also die orthodoxe Kirche hat einen sehr großen Einfluss und von Diktatur kann man zwar nicht in der Ukraine reden, aber seitdem zum Beispiel der von Russland gestützte Viktor Janukowitsch 2010 gewählt wurde, werden auch die Kompetenzen des Präsidenten auch gegen den Protest der Bevölkerung immer weiter ausgeweitet zum Beispiel und die Presse zensiert. Zu Beginn wählten dann Femen in ihrem Protest eher provokative Kleidung. Zum Beispiel das hier, was wahrscheinlich, da habe ich jetzt keine näheren Informationen zu gefunden, Frauen in der Ausbildung darstellen soll, die sich gleichzeitig prostituieren. Dazu meint dann Alexandra Shevchenko in einem Interview von 2012, aber das war ein Spiel mit der Sexualität und als Spiel funktionierte der Protest nicht. Wir merkten, dass das nicht als Kampf aufgefasst wird. Im Laufe der Zeit entwickelte dann Fem, was ein bisschen komisches Wort, als Extremismus eingehen sollte in die Geschichte der Protestform. Und zwar sollte darin versucht werden, das Scharnier, über das ihrem Verständnis nach die Frauenunterdrückung funktionierte, nämlich der nackte weibliche Körper, zur Waffe gegen das System gemacht werden sollte. Aus dem gleichen Interview: Wir benutzen unsere Weiblichkeit als politische Waffe im politischen Kampf. Die Männer sehen uns als Sexualobjekt, aber jetzt schneiden die Marionetten ihre Fäden durch und handeln. Das heißt, das selbstbestimmte öffentliche Ausziehen war genau das, was nach Fems Verständnis die Frauen vom Objekt zum Subjekt machen würde. Das erschöpfte sich aber nicht nur im Zeigen des nackten Körpers allein, sondern auch die Form, in der dann der Körper inszeniert wurde, folgte diesem Verständnis. Das heißt, man versuchte, größtmögliche Aktivität zu zeigen. Das sieht man ganz häufig in Protesten mit den emporgereckten Fäusten oder Schildern, durch die stramme Körperhaltung und durch das laute Auftreten. Dadurch bedingt, aber auch bedingt durch den Polizeieinsatz, mit dem in Osteuropa dann meistens die Proteste relativ schnell abgewürgt wurden, sind die Proteste auch, also in der Regel sehr kurz, manchmal dauern sie nur bis zu 10 Minuten und sind häufig gut abgestimmt auf die mediale Dokumentation. Protestiert wurde anfangs vor allem gegen den Sextourismus in der Ukraine, vor allem im Vorfeld der Europameisterschaften in der Ukraine 2012, aber auch immer wieder gegen Personen aus der Politik, zum Beispiel gegen Silvio Berlusconi und das Frauenbild, das er in Italien vermittelt, gegen Dominique Strauss-Kahn. Das ist hier ein Foto aus dem Protest. Ich weiß nicht, den kennt wahrscheinlich jeder, oder? Also den ehemaligen Vorsitzenden des IWF, der in den USA angeklagt wurde, ein Zimmermädchen festgehalten und vergewaltigt zu haben. Und der dann aber anschließend noch freigesprochen wurde, mangels mangels Beweisen. Es gab auch Proteste gegen Putin und beispielsweise auch gegen den weißrussischen Präsidenten Lukaschenko, als es diese großen Demonstrationen gab, wegen der Wahl. Es gab auch Proteste für Abtreibung, da stürmten sie zum Beispiel einmal eine Kathedrale und läuteten deren Glocken, oder auch gegen die Oberhäupter der orthodoxen und katholischen Kirche. Nachdem da die ukrainischen Frauen wegen staatlicher Repressionen und gewaltsamer Übergriffe in der Ukraine politisches Asyl in Frankreich gesucht hatten, eröffneten sie dann dort ihr erstes richtiges Ausbildungszentrum in Paris. Da sollte dann von Frauen gelernt werden, sich gegen Polizisten und Passanten zur Wehr zu setzen, und manche erhielten da, glaube ich, auch regelrechten Boxunterricht. Und seitdem gründen sich auch immer mehr Ableger in den unterschiedlichen Ländern. Also in Deutschland gibt es auch mittlerweile 2 Gruppen, in Hamburg und in Berlin. Obwohl sich das immer weiter ausweitet, sind die Ukrainerinnen nach wie vor tonangebend, und ich würde doch sagen, das spiegelt sich durchaus darin wieder auch, aber dazu kommen wir später nochmal, welche Themen wie behandelt werden. Insgesamt ist die Entwicklung, dass fast ausschließlich nur der Nacktprotest benutzt wird und immer häufiger auch der Islam zum Thema gemacht wird. Das, denke ich, hat auch mit der geografischen Verschiebung des Protestes nach Westeuropa zu tun. Genau, dazu kommen wir aber vielleicht später nochmal. Aber jedenfalls gegen das Christentum wurde auch immer wieder protestiert hier. Das ist eine Aktion, mit denen Femen zum Teil auch in Verruf geraten sind. Da wurde in Kiew ein Kreuz niedergesägt, wo sich dann aber später herausstellte, dass das ein Kreuz war, was in Erinnerung an die Verfolgten des Stalinismus aufgestellt wurde. Genau, und in ähnlicher Weise wird jetzt auch gegen den Islam protestiert. Also es gab ein paar Aktionen, die finde ich auch eigentlich ganz gut. Da wurde zum Beispiel im IKEA in Hamburg protestiert, als sich herausgestellt hatte, dass IKEA für den Katalog nach Saudi-Arabien die Frauen aus den Fotos herausretuschiert hatte. Oder dass zum Beispiel Ina Shevchenko, also wieder die mit der Briefmarke, in einem Live-Interview mit Al Jazeera plötzlich lieber nackt als Burka gesagt hat und sich dann ihr Oberteil ausgezogen hat. Und wurde auch direkt die Live-Übertragung unterbrochen. Ein bisschen komischen Beigeschmack bekommen dann allerdings Proteste wie zum Beispiel gegen die Teilnahme islamischer Staaten an den Olympischen Spielen in Großbritannien. Und dann vor allem die ganze Geschichte um die tunesische Femenaktivistin Amina Sbouy. Diese hatte im März 2013, gemeint ist jetzt das Foto rechts, ein Nacktfoto auf Facebook eingestellt, wo sie auf Arabisch auf ihrem Körper geschrieben hatte: Mein Körper gehört mir und ist nicht die Quelle von irgendjemandes Ehre. Das löste eine große Kontroverse aus. Sie wurde dann in eine Talkshow eingeladen und ein paar Tage später wurde dann auch ein salafistischer Prediger, der gute Verbindungen zum Religionsministerium hat, in dieselbe Talkshow eingeladen und forderte, dass Amina wenigstens 100 Peitschenhiebe erhalten sollte und eigentlich angesichts ihrer Provokation eigentlich sogar eine Steinigung verdient hätte. Daraufhin tauchte dann Amina ab. Es gibt zwar keine Körperstrafe in Tunesien, aber sie erhielt viele Todesdrohungen auf jeden Fall, und wo einige Tage lang war unklar, was mit Amina passiert war. Also es gab Spekulationen darüber, dass sie in die Psychiatrie eingewiesen worden sei, dass sie entführt worden sei. Ich bin jetzt auch gar nicht so richtig sicher, was da eigentlich passiert ist. Kannst du mal ganz kurz sagen, wofür sie die Strafe kriegen sollte? Dafür, dass es ein Nacktbild ist? Oder für den genau, Spiel, oder? Für sittenwidriges Verhalten. Und dafür drohen bis zu 2 Jahre Gefängnis in Tunesien. Also sie selber sah sich als Femenaktivistin, war, glaube ich, dann noch aufgegriffen worden, eigentlich weil sie Femen an irgendeiner Hauswand geschrieben hatte. Und aufgrund dessen hat dann Femen eine Solidaritätsaktion organisiert. Da gab es einmal eine bisschen komische von Femen Deutschland, wo sie sich vor die Ahmadiyya-Moschee in Berlin aufgebaut haben. Das ist eine religiöse Minderheit, die in vielen islamischen Ländern eigentlich verfolgt wird und die auch mit Tunesien eigentlich überhaupt nicht viel zu tun hat. Größere Resonanz fand dann aber die, kann man das ein bisschen sehen? Irgendwie gar nicht, ne? Jetzt? Also links sieht, da steht Our God, rechts Muslim, let's get naked, Laicité, go out. Genau, dieser Topless Jihad Day fand große Resonanz in Paris. Hier ist zum Beispiel eine Demonstration. Ich glaube, die sollte eigentlich vor der tunesischen Botschaft sein. Hier, Arab Women Against Islamists, Fuck Your Morals. Fuck Your Morals ist auch ein Spruch, der eigentlich immer wieder benutzt wird von den vielen Aktivistinnen. Genau, und hier, das sind dann schon Punkte, die sind dann negativ aufgestoßen, wurde von den Feminaktivistinnen eine Salafistenflagge verbrannt, auf der, glaube ich, das islamische Glaubensbekenntnis steht. Es gab auch Kopftuchverbrennungen und auch der Spruch von Femen, die in einem Protestzug durch ein Viertel gezogen waren, in dem auch viele Musliminnen wohnten. Der Spruch Muslim Women, let's get naked, wurde auch sehr negativ aufgefasst. Es gab daraufhin einen von einer deutschen Muslima auch organisierten Aufschrei im Internet, der Muslima Pride Day, in dem sich viele Muslimas mit Kopftuch, ohne Kopftuch, aber immer mit Sprüchen präsentierten und eigentlich Femen die Legitimität aufkündigten, sie repräsentieren zu dürfen. Also Fotos dieser Art quasi. I'm a proud Muslima. I don't need liberating. I don't appreciate being used to reinforce Western imperialism. You do not represent me. Genau, und auch die Tatsache, dass später, als dann Aminas Bui tatsächlich zu 4 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt wurde und eine Deutsche und 2 Französinnen nach Tunesien gereist waren und dort wieder Nacktprotest organisiert hatten und dann auch 1 Monat im Knast saßen dafür, hat eigentlich an der Rezeption noch nicht viel geändert. Aber die Stimmung in linken Medien war eigentlich auch schon 2012 gekippt, als Femen in der Herbertstraße in Hamburg einen Protest gegen Prostitution und Menschenhandel organisiert hatten. Da waren sie in einem Fackelzug durch die Herbertstraße gezogen und hatten dann beispielsweise Bordelle mit KZs verglichen und an den Eingang der Herbertstraße, der durch die Nationalsozialisten auch mit einem Tor verschlossen worden war, Arbeit macht frei geschrieben. Genau, und das war natürlich sehr negativ aufgefasst worden. Das wurde dann noch häufig zum Anlass genommen, einen Rundumschlag gegen die Gruppe insgesamt zu machen. Die Kritikpunkte, die dabei vorgebracht wurden, waren einmal natürlich, dass es eine Kritik wäre, die den NS verharmlosen würde und auch in der Kombination mit dem soldatischen Auftreten der Gruppe und mit diesem traditionellen Blumenschmuck im Haar ging es dann eigentlich auch eher mal in die Richtung, dass Femen als eine völkische militaristische Gruppe charakterisiert wurde. Und dann wurde natürlich noch kritisiert, dass der Protest insgesamt inhaltsleer wäre, sich nur noch ums Spektakel drehen würde und der Inhalt bei den Protesten eigentlich eher nachrangig wäre. Interessanter finde ich allerdings die Kritikpunkte, die sich um Repräsentation drehen. Da gab es einmal den berechtigten Vorwurf von Prostituierten und Muslimas, dass Femen nicht das Recht hatte, die Stimme für sie zu erheben. Das wurde auch von den Betreffenden selbst so geäußert. So traten zum Beispiel in der Herbertstraße Prostituierte auf die Straße und meinten, ich bin freiwillig hier. Oder zum Beispiel auch durch die Kampagne im Internet von Muslima Pride Day. Dann wurde noch von anderen Gruppen, wie zum Beispiel E-Vibes, vorgebracht, dass eigentlich durch das Aussehen und durch die Protestform von Femen selbst eigentlich ein impliziter Ausschluss bestimmter Menschengruppen gemacht würde. Nämlich vor allem, indem sie den Brüsten so eine große Bedeutung beimessen und indem sie vom Patriarchat reden. Und auch deswegen, dass es vor allem weiße, junge, gut aussehende Frauen sein, die sich da ausziehen, meinte man darin eine Reproduktion von gängigen, patriarchalen, heteronormativen Schönheitsidealen zu sehen. Also ein Zitat vom, glaube ich, Femen Watch Blog. In ihrer Weltsicht existieren nur 2 gegensätzliche Geschlechter, Männer und Frauen. Damit werden Menschen in der Möglichkeit ihrer persönlichen Entfaltung eingeschränkt, diskriminiert und andere Formen von Sexualität und geschlechtlicher Identität abgewertet. Außerdem wurde der Gruppe vorgeworfen, dass sie patriarchale und westlich geprägte Vorstellungen von Weiblichkeit und Schönheit reproduziert, bestärkt und in unseren Köpfen zementiert. Also ein ziemlich starker Vorwurf auf jeden Fall. Manche schlossen daraus, dass die Gruppe an sich gefährlich wäre, dass man sich bloß nicht mit Femen solidarisieren dürfe. Und die Vehemenz, mit der diese Forderung vorgetragen wurde, dass man sich bloß nicht mit Femen einig erklären dürfte, hat mich schon verwundert eigentlich im Laufe meiner Recherchen. Ich hatte schon den Eindruck, dass die Leute das Bedürfnis haben, Femen endlich abzuhaken. Und solche Ereignisse wie der Topless Jihad Day oder die Aktion an der Herbertstraße wären dann für sie eigentlich quasi die Offenbarung gewesen, wessen Geisteskind Femen eigentlich wirklich ist. Da ist meine erste Frage, ob das Femen gerecht wird und was für Ansprüche, also gerade über die Anklage, dass Femen durch ihr Aussehen eigentlich schon wieder bestimmte Ausschlüsse produziert, welche Ansprüche damit eigentlich implizit an eine feministische Organisation gestellt werden. Und umgekehrt gefragt, wie dürfte eine feministische Bewegung überhaupt noch in Erscheinung treten, wenn man davon ausgeht, dass ihr Auftreten im Namen von Frauen das Bild von Frauen automatisch zementiert und damit anders aussehende und anders lebende Personen effektiv unterdrückt. Zumindest ihrem eigenen Vorwurf, eigenen Verständnis nach sind Femen nicht heteronormativ. Das zeigt sich zum Beispiel an Protesten wie anlässlich dieser Auseinandersetzung. Achso, hier, das ist noch ein anderes Foto zum Beispiel aus dieser Muslima Pride Day Kampagne. Das ist auch übrigens ein Spruch, der wird immer wieder benutzt. Also von Frauen, die halt Schleier tragen und cool dabei aussehen und eigentlich gar nicht befreit werden müssen. Genau. In Gay We Trust finde ich übrigens auch einen sehr guten Slogan. Genau, das war in der Auseinandersetzung um die Gesetzgebung zur homosexuellen Ehe und zum Abtreibungsrecht in Frankreich, wo Frauen auch auf Seiten der Homosexuellen in Aktion getreten sind. Das ist einmal die Aktion oder auch, die finde ich auch sehr schön eigentlich, diese als Nonnen verkleideten Frauen. Die wurden auch übrigens im Anschluss an die Protestaktion zusammengeprügelt von anwesenden Anti-Homo-Protestlern. Also ich finde auch, das Foto beweist mal wieder, wie wahnsinnig gut die eigentlich mit Medien umgehen können. Also es ist perfekt in Szene gesetzt eigentlich. Genau. Die nächste Frage, die sich mir dann daraufhin gestellt hat, war eigentlich, was die Motivation ist, dass man gerade mit dieser Gruppe so streng ins Gericht geht. Ich fand doch die Art, wie dann Femen kritisiert wurde, bald schon selber wieder sexistisch. Also da wurde immer wieder zum Beispiel auf diesen Song von Fettes Brot hingewiesen, hier bei Bettina, zieh dich an. Oder Femen wurde auch wiederholt als Nackedeis bezeichnet und irgendwie implizit schwingt auch immer mit, dass sie ein bisschen dumm in der Birne wären. Und was ich auch interessant fand, dass eigentlich immer wieder Femen gegen andere Protestformen abgewägt wurde, also ob es da nicht gelungenere Formen gäbe, sich mit Herrschaft auseinanderzusetzen. Gerade E-Vibes macht eigentlich stark, dass die ihre theoretische Auseinandersetzung mit den Verhältnissen eigentlich eher der Weg wäre, den man gehen müsste. Also dass es zumindest das Bedürfnis gibt, irgendwie die richtige Protestform zu finden und deswegen Femen eigentlich nur verlieren kann. Und da frage ich mich halt schon manchmal, ob das eigentlich eher Ausdruck dafür ist, dass man frustriert darüber ist, dass man selber so in der Bedeutungslosigkeit rumdümpelt, aber da können wir vielleicht später nochmal zukommen. Genau, und die nächste Frage dreht sich dann auch um diesen engeren Begriff der Repräsentation nochmal an diesem Beispiel der Tunesierin. Also meine Frage ist quasi, wie hätte Femen anders reagieren können auf die Tatsache, dass ein tunesisches Femenmitglied, das wahrscheinlich auch aufgrund des islamisch geprägten Wertesystems in Tunesien verschleppt und schließlich verhaftet wurde. Also was kann Solidarität heißen in einer Zeit, in der das Kollektivsubjekt Frau zunehmend fragwürdig geworden ist? Darf Femen also im Namen von Frauen sprechen? Und ich würde sagen, Amina ist auch als Frau verhaftet worden, um Zustände kritisieren, von denen sich andere wiederum nicht als unterdrückt begreifen und die umgekehrt diese Vereinnahmung durch Femen als einen westlichen Kulturimperialismus begreifen. Weil ich würde sagen, die Sache mit dem Rassismus bzw. Kolonialismus, was auch manchmal angeführt wurde, ist bei Femen ein bisschen komplexer. Also es ist schon so, dass sie die Perspektive haben, dass eine muslimische Frau, die sich nicht als unterdrückt begreift, noch nicht genügend über ihre Situation nachgedacht hat. Also zum Beispiel gab es dann auch den Vorwurf, dass der Topless-Jihad, der eigentlich nicht angebracht gewesen wäre. Und Ina Schewtschenko hat dann folgendermaßen darauf reagiert: In der gesamten Geschichte der Menschheit haben alle Sklaven verneint, dass sie Sklaven sind. Sie schreiben auf ihre Poster, dass sie keine Befreiung brauchen, aber in ihren Augen steht geschrieben, hilf mir. Und auch dieser Spruch, Muslim Woman, let's get naked, ist eigentlich schon auch Ausdruck dafür, dass sie denken, dass ihre Protestform eigentlich die wäre, die den Frauen zur Freiheit verhilft. Umgekehrt rassistisch, würde ich sagen, sind sie nicht dahingegen, dass sie Frauen, die sich ihrer Sache anschließen und die Musliminnen sind und waren, auch als ebenbürtige Kämpferinnen anerkennen. Also mit Amina Sbouye haben sie sich eindeutig solidarisiert und kooperiert haben sie zum Beispiel auch mit Alia Magda El-Mati, die vielleicht auch einigen Begriff ist. Die hatte 2011 in Ägypten auf Facebook ein Foto von sich gepostet, in dem sie mit nichts als roten Schuhen und halterlosen Strümpfen zu sehen war und die dadurch eine große Kontroverse in Ägypten ausgelöst hatte. Also die Linke, die sich, glaube ich, auch damals im Protest gegen Mubarak befand hatte, war wenig gewillt, sich mit ihr zu solidarisieren, weil sie Angst um ihr Image hatten. Und so war eigentlich Alia Magda El-Mahdi ziemlich hilflos den Todesdrohungen und so weiter ausgesetzt und hat dann schließlich auch Asyl in Schweden gesucht. Und die hat dann in Schweden vor der ägyptischen Botschaft einen Protest mit zwei Femenmitgliedern gemacht. Rechts sieht man nochmal Ina Schewtschenko. Und die halten jeweils Koran, Tora und Bibel vor ihren Intimbereich. Auf dem offenen Körper. In der Mitte steht Sharia is not a constitution. Links Apocalypse by Mursi. Und rechts No Islamism, yes Secularism. Und auch hier sieht man eigentlich nochmal ganz gut, dass die Femen schon konzeptualisieren als ein internationales Bündnis gegen das Patriarchat, also über die unterschiedlichen religiösen Einflusszonen quasi hinweg. Umgekehrt muss man natürlich schon sagen, dass Femen große Ignoranz dafür gezeigt haben, dass muslimische Frauen in einer besonders verwundbaren Stellung sind in Europa, also dass sie eigentlich quasi schon symbolisch stehen für den Clash of Civilizations und eigentlich immer das andere repräsentieren gegenüber sich entweder das wahlweise christliche bzw. säkularisierte Europa abgrenzen kann. Gerade auch mit dem Kopftuch als ganz zentrales Symbol. Und das findet ja dann auch seine Entsprechung in Übergriffen auf verschleierte Frauen, denen der Schleier vom Kopf gerissen wird. Da gibt es schon ein eigenes Wort für im Englischen, Hijab-Yanking. Oder dass Frauen zum Beispiel auch immer wieder, verschleierte Frauen auch immer wieder Opfer von wirklich tätlichen Übergriffen werden. Umgekehrt muss man sagen, dass der Muslima Pride sich eigentlich sehr wenig mit Amina Sbouye beschäftigt hat, sondern es eigentlich immer nur um die Frage ging, ob das jetzt westlicher Kulturimperialismus sei, dass quasi der Nacktprotest benutzt wird, um die Unterdrückung der Frau in der arabischen Welt zu thematisieren. Also da gibt es dann ganze Artikel, die dann versuchen, eine Genealogie des Nacktprotestes in der arabischen und afrikanischen Welt aufzuzeigen, um quasi zu beweisen, dass Nacktprotest halt nicht was ist, was quasi von außen importiert ist, sondern was quasi immer schon dieser Region zur Verfügung stand. Also Aminas Protest hat verunsichert, das ist klar und ist auch auf beiden Seiten. Also einmal hat sie die Wahrheiten postmoderner Feministen untergraben, indem sie sich halt eben nicht auf diese Identität als Araberin versteift hat, und Solidarität oder Zusammenarbeit mit den Feministinnen in Westeuropa gezeigt hat. Umgekehrt hat sie ja dann aber auch die Weisheiten von Femen untergraben, indem sie sich dann später von Femen distanziert hat, als sie mitbekommen hat, dass sie halt ein islamisches Glaubensbekenntnis verbrannt hatten. Also, wo man auch hinschaut, überall vertrackte Fragen. Und ich habe jetzt ein paar Thesen dazu ausgearbeitet, kannst du die mal umgeben? Um den Faden quasi weiter zu verfolgen. Gut, ich fange mal an. Erstens, Femens Protestform war dem Umfeld der Ukraine angemessen. Der nackte weibliche Körper ist in Osteuropa stärker als hier mit den Regeln der Sittlichkeit belegt, was sich umgekehrt auch in der Illegalität der Prostitution in der Ukraine widerspiegelt. Sich öffentlich auszuziehen und sich möglichst kämpferisch zu zeigen, bedeutet damit einen, allerdings natürlich nicht den einzigen, Bruch mit den herrschenden Vorstellungen davon, wie sich eine Frau zu benehmen hat. Der Protest kann gleichzeitig verstanden werden als der Ruf einer jungen Generation von Frauen, die selbst über ihre Sexualität bestimmen wollen. Zweitens, mit der Verlagerung der Proteste nach Westeuropa verändert sich die Rezeption der Femenfrauen. Nun bestätigen sie eher das Geschlechterbild, als dass sie es in Frage stellen. Der Nacktprotest wird nun zum Teil gewertet als eine, Zitat, maximale Unterordnung und perfekte Anpassung an das patriarchale System. Hier ist es weniger die Sittlichkeit als die beständige Sexualisierung, die nervt, und der man sich aber selbst freiwillig unterwirft. Gerade jene jungen, gebildeten Frauen, die Kritikerinnen von Filmen sind, wollen häufig nicht mehr über ihren Körper identifiziert werden, sondern über ihren Intellekt und so weiter. Körperlichkeit auch eher mit der Unterschicht assoziiert. Also das können wir alles gleich noch zusammen diskutieren. Femen bestätigen in deren Augen daher eher ein Frauenbild, mit dem man selber nichts zu tun haben will. Ich finde, es spiegelt sich halt manchmal wieder in diesem, zum Beispiel, dass man Femen dann so als Nackedeis bezeichnet oder so. Und ich finde umgekehrt, glaube ich, dass der Protest, also von dem vielleicht auch einige gehört haben, dass Femen bei Germany's Next Topmodel eingebrochen sind, unter dem Motto Heidi's Horror Picture Show, hat dann umgekehrt eigentlich in Deutschland auch sehr viele Sympathien wieder auf sich gezogen, weil ich denke, dass das halt diese Körperlichkeit eher so negativ thematisiert. Der Protest gegen den Einfluss des Christentums in der Ukraine findet seine Parallele in dem gegen den Islam. Der Frauenkörper wird in beiden Fällen mit Sittlichkeit belegt. Der Protest von Elia Magda El-Mahdi und Amina Sbouye trifft daher einen wunden Punkt in der ägyptischen und der tunesischen Gesellschaft. Doch die Erfahrungen von Rassismus und Kolonialismus, aber auch beispielsweise die restriktive Gesetzgebung in Frankreich gegen Frauen, die Kopftuch tragen möchten, haben gelehrt, dass Frauen manchmal gewaltige Graben trennen, über die Femme einfach rücksichtslos hinwegspringt, indem sie beanspruchen, die Vorläufer einer weltweiten feministischen Bewegung zu sein. Nacktprotest wird so in den Augen einiger Muslimas zu kulturellem Imperialismus, Femme zu einer kolonialen, rassistischen Vereinigung. Also wirklich auch so bezeichnet zum Teil. Ach, dann lese ich das auch gleich noch 4 und 5 und dann können wir über alles diskutieren. Viertens, auch wenn der Fall nicht so einfach sein mag, stellt sich dennoch die Frage, woher der Schwerpunkt von deutschen und französischen Femen kommt, nur die Unterdrückung anderer Frauen zum Thema zu machen. Also hier jetzt Islam und Prostitution. Wobei ich glaube, also das zeigt auch dieses eine Foto vorhin, dass es schon also vielleicht Ex-Muslimas gibt, aber auf jeden Fall Araberinnen, die sich die gegen Islam, ich kann ja das Foto nochmal raussuchen, positioniert haben in den Protesten. Möglicherweise ist man sich selbst nicht klar, worin das Patriarchat in den westeuropäischen Ländern, außer vielleicht noch im Abtreibungsrecht, eigentlich noch besteht. Fünftens, doch Femen verunsichert. Sie legen gerade auch wegen ihres Erfolges effektiv den Finger auf den wunden Punkt des postmodernen Feminismus, der häufig, auch positiv gemeint, mit der Metapher eines gefährlichen Seitansaktes beschrieben wurde. Dass einerseits kein Kollektivsubjekt Frau mehr gelten darf und andererseits Frauen überall auf der Welt unter ihrem Frauensein zu leiden haben, der Kampf also nicht überflüssig geworden ist.